Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe des Johannesevangeliums mit dem Titel Neues Leben in Christus. Und da kommen wir heute zu einer ganz interessanten Stelle im zweiten Kapitel, die Hochzeit in Kana. Und zwar im zweiten Kapitel im Johannesevangelium, die Verse 1 bis 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, die sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass das jetzt nicht nur so irgendein historischer Text ist, sondern dass es Teil deines lebendigen Wortes ist, der Bibel. Und dass du auch heute hier mit uns in 2017 in Grünwald, München etwas damit vorhast. Und so möchte ich dich bitten, dass du derjenige bist, der jetzt wirklich durch meine Stimme hineinspricht in unser Leben. Vater, schenk du Lebensveränderung, schenk Freude und Freiheit, schenk auch Buße und Umkehr an Jesus Christus. Wir loben und preisen dich. Amen. Amen. So, hier geht es um eine Hochzeit, die Hochzeit in Kana. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Hochzeiten total. Ich finde, Hochzeiten sind etwas Wunderschönes hier in dieser Welt. Bei einer Hochzeit, die meisten Leute ziehen sich so richtig schön an. Man richtet sich schön, es wird toll geschmückt. Und wenn es eine gute Hochzeit ist, dann gibt es auch so einen richtigen, grandiosen Gottesdienst, wo wirklich der lebendige Gott im Mittelpunkt steht. Und man kommt raus aus dem Gottesdienst und kann nur staunend sagen, was für ein großartiger Gott. Und jetzt ist hier eine neue Familie, ein neues Ehepaar. Dann geht man raus und geht irgendwo hin, schön zum Feiern. Es gibt gutes Essen, man lacht und hat gute Gemeinschaft. Und manchmal tanzt man auch noch so richtig schön. Und ihr müsst es euch hier so vorstellen, bei der Hochzeit in Kana, das war wirklich ein rauschendes Fest. Da sind unsere Hochzeiten relativ schwach dort. Die haben dort meistens ungefähr 7 Tage so richtig kräftig, mächtig gefeiert. Das war eine große Sache. Und wir haben gelesen hier im Vers 11, da hat es geheißen, das ist zum ersten Mal, seitdem Jesus als Mensch in diese Welt gekommen ist, dass er seine Macht bewiesen hat durch ein Wunder. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus Christus gerade eine Hochzeit ausgewählt hat. Ich weiß nicht, was du ausgewählt hättest an seiner Stelle für das erste Wunder, aber er hat ganz bewusst es bei einer Hochzeit getan. Und ich weiß nicht, ob du dir schwer tust, damit es zu glauben, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Das ist ja toll, wenn man Wasser in Wein verwandeln kann und dann nicht nur irgendeinen Wein, sondern einen wirklich besonders guten. Das ist doch eine tolle Sache. Aber ich denke, wenn du dir schwer tust, dann stell dir einfach mal vor, die Bibel spricht davon, dass dieser Jesus Christus nicht nur Wasser in Wein verwandelt hat. Er ist tatsächlich auch involviert gewesen, ganz zentral, zusammen auch mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, an deiner Schöpfung. Wenn du deinen Körper anschaust und staunst, wie du geschaffen bist, wie wirklich alles zusammenspielt und funktioniert, das war im Grunde genommen wesentlich schwieriger gewesen, einen menschlichen Körper zu erschaffen, der so wunderbar funktioniert, als Wasser in Wein zu verwandeln. Wir schauen uns heute Morgen jetzt drei Hauptpunkte an, und zwar der erste Hauptpunkt ist in Vers 3, was die Mutter von Jesus zu ihm sagt. Sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Wir lesen doch, dass der Wein ausgegangen ist. Sie haben keinen Wein mehr. Und dann der zweite Hauptpunkt ist Vers 4, als Jesus zu seiner Mutter dann sagt, in Antwort darauf sagt er, meine Zeit, beziehungsweise wörtlich heißt es, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also erstens, sie haben keinen Wein mehr. Zweitens, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und drittens, Vorfreude auf die Hochzeit des Lammes. Vorfreude auf die Hochzeit des Lammes. Zunächst mal zum ersten Punkt. Sie haben keinen Wein mehr. Wisst ihr, was einer der am weitesten verbreiteten Lügen ist, die Menschen heutzutage auch hier im Großraum München glauben? Das ist die folgende Lüge und die geht so. Wenn du es schaffst, an die Spitze zu kommen in deinem Feld, in deinem Beruf, in dem, was dir ganz zentral wichtig ist, wenn du es schaffst, an die Spitze zu kommen, dann wird dein Leben wirklich Bedeutung haben. Dann wird dein Leben Bedeutung haben und du wirst auch ein Erfülltsein haben und eine Freude und ein Glück. Und wenn man sich umschaut, ganz viele Menschen, die ackern und rackern für Jahre, die gehen an die Schule, auf die Uni, strengen sich an den Beruf, oft jahrzehntelang. Warum? Vor allen Dingen mit diesem Ziel, endlich an die Spitze zu kommen, ganz nach oben. Für die meisten gelingt es nicht, die meisten schaffen es nicht mal an die Spitze. Aber wie geht es denn denjenigen, die es wirklich an die Spitze schaffen, die es wirklich geschafft haben? Ich nehme jetzt mal zwei Beispiele. Einmal den Bastian Schweinsteiger, hier ein langjähriger Fußballer von Bayern München. Der hat wirklich jahrelang gerackert. Übrigens ist es biblisch, hat zur Arbeit und so weiter. Die Frage ist nur, mit welcher Herzensmotivation mache ich das und für wen mache ich das? Der Bastian Schweinsteiger hat wirklich lange gerackert und viel trainiert, ein guter Fußballer, und er hat es wirklich geschafft. Er ist 2014 ganz oben auf der Spitze angekommen. Er ist in Brasilien Fußball-Weltmeister geworden. Höher geht es in seinem Feld nicht mehr. Das ist wirklich die Spitze, Fußball-Weltmeister zu werden. Und ich sage auch mal dazu, es geht wahrscheinlich kaum besser, als das in Brasilien zu gewinnen. Auf so eine grandiose Art und Weise. Und wenn wir mit dem Bastian Schweinsteiger danach einige Zeit später gesprochen haben und auch einfach mal hört, was er so von sich gegeben hat in Interviews, dann ist es nicht so, dass jetzt, wo er an die Spitze angekommen war, dass es dann so richtig eine Freude und eine Erfüllung gewesen ist, sondern er hat gesagt, weißt du was, es hat mich im Grunde genommen, die Gier ist bei mir noch viel größer geworden, noch mehr Titel zu gewinnen. Er hat gesagt, ich war mitnichten erfüllt, im Gegenteil, ich habe gemerkt, ich brauche noch viel mehr. Das heißt, wirklich an die Spitze angekommen zu sein gegen Lionel Messi und Argentinien, aber es hat ihm nicht diese dauerhafte Erfüllung und Freude geschenkt. Ich denke an einen amerikanischen Schauspieler, der in seinem Feld im Schauspiel wirklich auch ganz, ganz oben gewesen ist, wo die Leute gesagt haben, wow, da steht man nur da und sagt, wow, er hat es wirklich geschafft. Und er hat die Aussage gemacht, ich sage es jetzt mal kurz auf Englisch, er hat gesagt, spiritually speaking, success is as flat as failure. Das heißt auf Deutsch, er hat gesagt, geistlich gesprochen, oder wenn man es mal wirklich betrachtet im Kern, wie es wirklich ist, und in gewissen zeitlichen Abständen, hat er gesagt, Erfolg ist nicht irgendwie letzten Endes wirklich erfüllender als Misserfolg. Jemand, der wirklich ganz oben angekommen ist, und das erlebt man immer wieder mit Menschen, die es echt bis dahin geschafft haben, die wirklich ganz oben angekommen sind, praktisch runterschauen können auf die andere Seite des Berges, das sind leider immer wieder auch Menschen, die teilweise ganz schön zynisch werden, weil das, was ihnen Jahre, Jahrzehnte lang versprochen wurde, wenn du das schaffst, wenn du in diesen Vorstand kommst oder Vorstandsvorsitzender bist oder im Theater der Star bist oder als Musiker oder was auch immer, das erfüllt sich nicht. Es ist nicht diese dauerhafte Freude und Erfüllung da. Und wenn man dann anschaut, was Jesus Christus sagt, in Johannes Kapitel 16, das ist in einer der schwierigsten Stunden überhaupt, er bereitet seine Jünger darauf vor, dass er sie am nächsten Tag verlassen wird, dass er am Kreuz sterben wird, dass er weggehen wird von ihnen. Und er sagt in Johannes 16, Jesus sagte zu seinen Jüngern, doch ich werde wieder zu euch kommen, nach seiner Auferstehung. Ich werde wieder zu euch kommen, dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Was für eine starke Aussage. Jesus Christus behauptet hier klipp und klar, diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Natürlich hat sich Bastian Schweinsteiger gefreut, gewonnen zu haben. Aber was er nicht gefunden hat, ist eine Freude, die dir niemals mehr genommen werden kann. Jesus Christus hat den Anspruch, dass er sagt, ich, Jesus Christus, bringe eine Freude, die dir nichts und niemand hier in dieser Welt nehmen kann. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, hier bei dieser Hochzeit in Kana, ich habe vorhin schon gesagt, es war ein rauschendes Fest. Meistens war es eine Woche lang, da hat die ganze Region, die ganze Ortschaft hat mitgefeiert, nicht nur so ein paar Ansicht, sondern wir sind alle zusammengekommen, haben wirklich Feste gefeiert. Es war ein tolles, rauschendes Fest. Und wir lesen zum Beispiel auch von den Rabbis, von den Juden, die Bedeutung des Weines kann man nicht hoch genug einschätzen bei so einer Hochzeit. Da gibt es alle möglichen schriftlichen Überlieferungen von Rabbis, die gesagt haben, der Wein, der ist eigentlich das Zentrale, das Wichtige bei einer Hochzeitsfeier, weil der Wein, der repräsentiert Freude und Leben in der Fülle. Das war extrem wichtig gewesen für die Hochzeitsfeier, wie gesagt, eine ganze Woche lang. Und interessanterweise, die hatten damals auch, weil es so zentral war, der Wein, die hatten Regelungen, dass rechtlich, wenn ein Bräutigam, der war dafür verantwortlich, dass es genügend Wein gibt, wenn der Wein ausgegangen ist, gab es rechtliche Regelungen, dass die Großfamilie der Braut den Bräutigam verklagen konnte. Das war eine riesige Sache. Das war wirklich eine Schande, das hat dein ganzes Leben, hat man das nicht mehr vergessen, wenn der Wein ausgegangen ist. Da hast du wirklich so richtig verbockt in deinem Leben. Das heißt, das ist ein absolutes Desaster. Das war nicht nur so eine kleine Sache. Und stellt euch vor, die Mutter von Jesus kommt eben zu ihm und sagt, hier heißt es in Vers 3, während des Festes ging der Wein aus. Während des Festes ging der Wein aus. Das ist eine absolute Katastrophe für dieses junge Ehepaar und dann auch für die ganze Großfamilie. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. In dieser Welt ohne Jesus geht bei dir und bei mir auch immer der Wein aus. In dieser Welt ohne Jesus Christus geht der Wein immer aus. Das ist genau das, was Bastian Schweinsteiger erlebt hat, auch dieser amerikanische Schauspieler. In dieser Welt geht ohne Jesus Christus der Wein immer aus, die Party geht vorbei. Was meine ich damit? Wenn du vielleicht zum ersten Mal verliebt warst, ich weiß nicht, ob du dich daran entsinnen kannst, aber versuch dich mal dran zu entsinnen, wenn es schon geschehen ist. Du warst zum ersten Mal verliebt und hast gedacht, wow, das ist es jetzt. Aber es war keine dauerhafte Freude. Irgendwann kam der Absturz. Oder vielleicht war es beruflich gewesen, du hast die erste richtig tolle Beförderung bekommen, eine Gehaltserhöhung und alles drum und dran. Natürlich ist da für eine Zeit lang Freude da und es ist auch gut so, aber der Punkt ist, der Wein geht irgendwann immer aus. Die Party hier ohne Jesus Christus ist nicht dauerhaft. Und genauso ist es auch mit dem Haus, das du vielleicht nicht bekommen hast, oder das Ferienhaus oder den Traumurlaub. Der Wein gilt wie bei diesem Fest hier ohne Jesus Christus, gilt der Wein immer aus. Und das heißt auch etwas, du und ich suchen etwas in dieser Welt. Es ist in jedem Menschen ganz tief drin. Du und ich suchen etwas in dieser Welt, was ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus nicht zu finden und nicht zu haben ist. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt Jesus. Da heißt es dann, sagt er in Vers 4, meine Stunde, wörtlich gesprochen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Mutter kommt zu ihm und sagt, Jesus, die haben ein Riesenproblem, der Wein geht aus bei dieser Hochzeit, bei diesem Fest. Und es ist eigentlich komisch, wie Jesus reagiert, es klingt fast schon ein bisschen harsch. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, liebe Frau. Jetzt muss man verstehen, im Neuen Testament wird mehrfach gesprochen von der Stunde Jesu, das heißt, die Stunde von Jesus Christus, wenn er ans Kreuz geht, wenn er stirbt, das ist die Todesstunde Jesu. Das heißt, stell dir mal die Situation vor, dieses rauschende Fest, der Wein geht aus und die Mutter kommt zu Jesus und sagt, riesiges Problem, der Wein geht aus. Und er sagt zu ihr, es ist noch nicht meine Zeit, jetzt zu sterben. Eigentlich eine ganz, ganz komische Situation. Aber der Hintergrund ist der, dass Jesus Christus natürlich diese geistliche, ewige Perspektive hat. Er weiß, dass es hier jetzt nicht nur so ein bisschen um Wein geht oder um Hochzeitsfest, sondern er hat die geistliche, ewige Perspektive. Jesus Christus weiß ganz genau, dass ohne ihn und dass ohne Wein letzten Endes im Leben aller Menschen der Wein ausgeht, die Party vorbei ist irgendwann und das Desaster kommt. Und er weiß ganz genau, dass er, Jesus Christus, gekommen ist, genau um da einen Ausweg zu bringen. Er weiß auch, dass dieser Wein symbolisch unter anderem auch steht für das Blut am Kreuz, für sein Blut. Das heißt, es war ihm sehr wohl bewusst in dieser Situation, dass es keine Heilung, keine Gnade, keine Vergebung geben würde, ohne dass er ans Kreuz geht. Jesus Christus hat das ganz genau gewusst. Er hatte diese zeitliche, ewige Perspektive. Und wenn du erlebst, dass in deinem Leben der Wein, jetzt bildhaft gesprochen, dass der Wein ausgeht, du hast im Prinzip vier Möglichkeiten darauf zu reagieren. Erstens, du kannst es auf andere Menschen schieben. Du kannst einfach sagen, du lieber Ehepartner oder liebe Ehepartnerin, du bist das Problem. Und was viele Menschen machen, ist einfach, sich einen neuen Ehepartner oder eine neue Ehepartnerin zu besorgen. Oder du kannst sagen, die Küche ist nicht mehr gut hier. Wir müssen die Küche ausreißen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man eine neue Küche braucht. Aber es sind so Dinge wie, das Haus muss verkauft werden, man braucht eine neue Arbeitsstelle, was auch immer. Du kannst es auf jemand anderes schieben und sagen, du bist das Problem. Oder du kannst auch sagen, wenn der Wein ausgegangen ist und du merkst, diese dauerhafte Freude der Führung ist nicht da, du kannst es auch auf dich selber schieben und kannst sagen, ich war einfach zu blöd, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich die Entscheidung nicht so getroffen, wenn wir es heute wirklich tun. Oder du kannst es auch auf die Umstände schieben, du kannst einfach sagen, als ich jung war, war ich realistisch, aber jetzt habe ich die Welt kennengelernt, wie schlecht und übel sie ist, und du schiebst einfach auf die Umstände. Oder du kannst den christlichen Weg gehen, den biblischen Weg gehen, du kannst sagen, ich verstehe nun, dass der Grund dafür ist, dass fundamental jeder Mensch, wenn er geboren ist hier in dieser Welt, in jeder Kultur, in jeder Nation, fundamental jeder Mensch zunächst einmal getrennt ist vom lebendigen Gott. Und die einzige Lösung dafür ist eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, der das wieder heil macht. Und als Jesus Christus sich dann entschieden hat, doch jetzt schon ein Wunder zu tun, Wasser in Wein zu verwandeln, da hat er das, denke ich, auch deshalb getan, weil er ganz genau wusste, dass die Menschen vor ihm dauerhaft keine richtige Freude und Erfüllung haben und dass er letzten Endes die Antwort dafür ist. Er hat auch verstanden, dass er nicht nur irgendeinen Wein macht, sondern dass er einen sehr, sehr guten Wein macht. Der Mann, der hier fürs Essen Getränke zuständig war, der war überrascht gewesen, wie gut der Wein geschmeckt hat. Und Jesus Christus hat einen sehr guten Wein gemacht. Und ich denke, das hat er auch unter anderem deshalb gemacht, weil er schon hinweisen wollte auf die Vorfreude der Hochzeit des Lammes. Das heißt, die Hochzeit von Jesus Christus in der Ewigkeit im Himmel. Und da möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus dem Kapitel 19 in der Offenbarung. Da wird uns berichtet von der Hochzeit des Lammes. Und wir machen es jetzt so in dem Text, den wir vorne haben, beziehungsweise ich lese den ganzen Text. Ist egal, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Text. Aber da wird nämlich berichtet, es ist ziemlich am Ende der Bibel, Offenbarung, das letzte Buch, Kapitel 19, da kommen wir dann nur noch bis Kapitel 22, also fast am Ende der Bibel. Und ich lese jetzt noch den ganzen Text, da heißt es: Siegesjubel im Himmel, Vorfreude auf die Hochzeit des Lammes. Jesus Christus, haben wir vor ein paar Wochen gesehen, ist das Opferlamm Gottes, also die Hochzeit von Jesus Christus. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht, er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte und von Neuem erklangen die Jubelrufe: Halleluja! Gepriesen sei Gott, ja, für immer und ewig schreit der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel auf. Auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beteten Gott an. Sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen: Amen! Halleluja! Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach: Lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert, die Hochzeit von Jesus Christus. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht, sie durfte sich in reines, strahlend weißen Leinen kleiden. Und glaube, das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen recht richten. Der Engel befahl mir, schreibe: Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist, und er fügte hinzu: Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Ihr wisst, dass leider in dieser Welt auch immer mal wieder Ehen geschieden werden, aber es gibt auch ganz, ganz tolle Ehen. Ich habe das wirklich schon erlebt, es gibt viele ganz, ganz tolle Ehen. Ehepaare, die wirklich mit Jesus Christus unterwegs sind, wo es eine richtige Freude ist zu sehen, ist, wie ihre Ehe gelebt wird. Aber selbst in einer ganz, ganz tollen Ehe ist es so, dass das alleine nicht ausreicht. Auch da wirst du nicht die dauerhafte, ewige Erfüllung und Freude finden. Du findest letzten Endes, so dieser Text heute Morgen, Johannes 2 und auch hier, du findest sie nur bei Jesus Christus und auch bei seinem Hochzeitsmahl. Und hier wird geschrieben: Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann möchte ich dir Mut machen, dich ermutigen und sagen: Stell dir das manchmal vor, mach es dir bewusst. Du bist eingeladen zum wichtigsten Fest, das es irgendwann mal gegeben hat, beziehungsweise irgendwann mal geben wird. Die ganzen tollen Feste, die in dieser Welt gefeiert werden, die allertollste Hochzeit, ist wirklich wie ein absolut nur klitzekleines Fest von der Feier im Vergleich zu dem Hochzeitsmahl, der Hochzeitsfeier von Jesus Christus. Und das ist nicht nur Jesus Christus alleine, sondern die Braut ist über alle Zeiten in der weltgeschichtlichen Welt alle Menschen, die an Jesus Christus persönlich geglaubt haben. Das ist die Braut Jesu Christi. Und so, wenn du an Jesus Christus glaubst oder dich auf ihn einlässt, wirklich noch zum Glauben kommst in der Gnade Gottes, wird es ein grandioses Fest sein in der Ewigkeit. Und die Freude kann dir nicht mehr genommen werden. Selbst wenn auch hier, im Hier und Jetzt manche Dinge nicht immer einfach sind, Jesus Christus schenkt eine ganz, ganz tiefe Freude. Und das ist aber nur möglich, weil Jesus Christus bereit war, den Kelch des Zornes Gottes zu trinken, weil Jesus Christus den gerechtfertigten Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen hat, ist es möglich, dass du jetzt schon diese Beziehung wieder mit Gott haben kannst, aber auch diese Freude, völlig egal, wie es äußerlich in deinem Leben aussieht. Und deswegen, wenn du an Jesus Christus glaubst, denk da immer mal wieder dran, du bist eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und du bist nicht nur als Zuschauer eingeladen. Es ist schön, bei einer tollen Feier dabei zu sein. Vielleicht warst du schon mal bei einer Hochzeit, wo du dir gewünscht hast, eigentlich wäre ich jetzt gerne der Bräutigam mit dem schönen Anzug oder die Braut so schön angezogen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht nur an der Seitenlinie sitzen und zuschauen, sondern du selber gehörst zu der Braut Jesu Christi und wirst das große Fest feiern. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, das so klar wissen zu dürfen, dass wir nicht dieser Lüge glauben müssen, zu denken, unser Leben hat nur dann Bedeutung, wenn wir es an die Spitze schaffen. Vater, wir könnten hier weitere vielfältige Beispiele aufzählen von Menschen, die es an die Spitze geschafft haben, aber deren Leben ein Jammer ist. Wirklich traurig und zynisch, aber Herr Jesus Christus, egal, ob wir es in unserem Feld irgendwann mal an die Spitze schaffen oder nicht, in dir, Herr Jesus Christus, haben wir alles, was wirklich zählt, im Hier und Jetzt und auch in der Ewigkeit. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns in Jesus Christus eine ganz, ganz tiefe Freude und Zuversicht schenkst. Ich möchte dich bitten, dass deine Liebe uns immer mehr erfüllt, dass die Liebe von dir wirklich überfließt. Und ich möchte dich auch bitten, Vater, du weißt, es gibt auch manche unter uns, die schon älter sind und wir wissen es alle nicht, Herr Jesus, weil du uns abberufst. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch eine ganz, ganz große Vorfreude schenkst auf die Ewigkeit bei dir. Danke, dass wir an dich glauben, Herr Jesus Christus, dass wir wissen, wir sind eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes und wir selber werden Teil deiner Braut sein. Und so schenk auch, dass genau dieses Wissen auch unseren Alltag heute verändert, dass wir in deiner Gnade zu deiner Ehre leben. Amen.